Wie würdest du denn das Gefühl einordnen zu deiner Freundin? Wie fühlst du zu deiner Freundin? Ja, ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass ich meinen Freund also mehr liebe oder mehr mit dem was unternehmen kann, statt mit meiner Freundin. Da ist aber noch ein Problem. Meine Freundin, also die kennt meinen Freund, aber die weiß ja nicht, dass wir was miteinander haben. Ne? Mhm. Und wenn wir was unternehmen, dann machen wir das immer zu dritt und so. Mhm. Also Roberto, ich glaube, du musst, das ist schon viel zu spät, du hast es schon viel zu lange laufen lassen. Du musst deiner Freundin das sagen. Du musst es ihr sagen. Ja. Jeder Tag, der vergeht, ist nicht in Ordnung. Ja, ich weiß nicht. Ich habe auch Angst, dass sie jetzt im Fernsehen da sehen könnte oder im Radio hören könnte. Ne? Und das zweite Problem ist für mich, ich bin ja im Islam, ne? Ich bin sozusagen in Italien geboren, aber ich bin in Ex-Jugoslawien aufgewachsen, in Mazedonien, ne? Ich bin halber Mazedoner, ne? Ja. Mein Vater ist ja Mazedoner, meine Mutter Italienerin. Ja. Und Mazedonisch Islam, bei uns ist das irgendwie ganz schwer, weil bei uns werden also die meisten Frauen versprochen und so von jung an, was der Fall bei mir natürlich nicht ist. Und ich weiß es nicht. Ist deine Freundin Deutsche? Meine Freundin ist ein Deutscher. Ist Deutsche. Ja. Also ist das ein ganz großes, doppeltes Problem im Moment für dich. Einmal, wie bringe ich es der Freundin bei? Und generell, so habe ich das jetzt verstanden, wie akzeptierst du für dich auch deine Homosexualität und wie lebst du damit? Ist das richtig verstanden? Ja, wie ich damit lebe. Ja, das stellt auch ein Problem für dich dar. Ja, das ist auch ein Problem. Also für meine Freundin in letzter Zeit, so wie ich das jetzt verstanden habe, ich fühle nicht mehr für die, ich weiß nicht. Roberto, dann musst du mit ihr sprechen. Ich habe Angst, ich weiß ja nicht, was mit der was hin wird. Ich meine, die ist ja vierten Monat schwanger. Na gut, aber was ist die Alternative? Nächsten Monat ist sie im fünften Monat schwanger und so weiter. Und je länger du wartest, desto unfairer verhältst du dich ihr gegenüber. Ja, ich möchte es natürlich nicht schlimm machen, ich möchte es irgendwie wieder gut machen, aber... Du kannst nicht wieder gut machen, du bist nun mal, du liebst sie nicht so sehr und du liebst auch einen Mann. Und du hast viele Fehler begangen, auf jeden Fall. Mhm. Allein, dass du zwei Leute nebeneinander geliebt hast, ohne dass... Du hast die Frau ja betrogen quasi mit dem Freund. Das ist alles schon schlimm genug. Handel jetzt, mach was und sag es ihr und dann beratet gemeinsam, wie die Situation demnächst dann zu organisieren ist und zu retten ist. Ich habe auch mit meinem Freund darüber geredet, und er meinte, ich sollte das nicht sagen. Nein, das halte ich für völligen Blödsinn. Ja, natürlich. Er meinte, ich soll das immer noch versteckt spielen, aber ich weiß nicht, sonst, ich meine, hätte ich das immer noch versteckt gespielt, hätte ich auch bestimmt nicht hier angerufen, aber deshalb wollte ich mich irgendwie, ich weiß es nicht, was ich sagen soll, das weiß auch keiner außer uns. Also ich mein Freund und meine Freundin weiß das auch nicht. Roberto, meine ganz entschiedene Meinung, sprich mit der Frau und sage ihr das so schnell wie möglich. Ich weiß ja nicht, wie die reagieren wird. Nachher ich auch nicht, aber das ist auch nicht das Thema, wie sie reagieren wird. Das Thema ist, dass du ihr die Wahrheit sagen musst. Mhm. Ich wünsche dir dabei viel Glück. Ja, da werde ich das auch. Das musst du machen, Roberto. Mhm. So hart das ist. Mhm. Viel Glück. Ja. Ciao. Alles klar. Ciao. Tschüss. Ciao. Sibylle, 48. Ja. Hallo Sibylle. Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich höre dich schlecht. Leg mal los, du wirst mich gleich verstehen. Ja, folgendes. Ich habe gestern schon versucht anzurufen, aber bin gar nicht mehr durchgekommen. Es war zu spät. Ja. Es geht um diese ewige Verbundenheit. Mhm. Und ja, wie soll ich anfangen? Wir hatten gestern das Thema auf immer verbunden. Auf immer verbunden. Genau, ja. Und ich habe so knapp vor 4 Wochen einen Brief bekommen von jemandem, den ich überhaupt nicht kenne. Auch der Absender war mir total unbekannt und ich habe den Brief geöffnet und habe angefangen zu lesen und ich bin so und so und ihr Geburtsname ist so und so, stand da. Und da habe ich gedacht, ach, das wird vielleicht jemand sein, der so, was weiß ich, Ahnenforschung betreibt. Mhm. Und möchte irgendwie was über die Familie wissen. Ja. Und im zweiten Absatz stand, mein Name ist so und so und ich bin dann und dann geboren in Hamburg. Mhm. Und da rutschte mir mein Herz total in die Hose, denn das war mir total gleich klar, das war meine Tochter. Ach. Ich habe, muss ich dazu sagen, ich bin 1967 schwanger geworden. Und ich habe 1968, das ist jetzt fast 29 Jahre her, also im Anfang Mai, eine Tochter zur Welt gebracht, die ich damals zur Adoption freigegeben habe. Mhm. Und das Kind ist damals, ich habe es also gar nicht gesehen. Und du hast auch damals überhaupt nichts erfahren, wohin das Kind adoptiert wurde? Nein, das war so eine, damals sagte man eine anonyme Adoption. Mhm, ich weiß nicht, wie das Adoptionsrecht heute ist. Mhm. Ich habe da also auch jetzt gerade in der letzten Woche durch Zufall erfahren, dass Adoptivkinder das Recht haben, mit 16 zu erfahren, wer die leibliche Mutter ist. Das wusste ich also auch nicht. Und ich habe also damals, ja, es waren schwierige Umstände. Ich war damals also doof und blöd und naiv und wusste, ja, woher die kleinen Kinder kommen. Also so vom Hören sagen, aber man konnte sich richtig aufgeklärt worden, wenn ich nicht, wollen wir so dazu sagen. Jetzt hat deine Tochter mich ausfindig gemacht. Und zwar, das ist ja auch noch der so witzig dabei irgendwo. Mhm. Der Brief ist also bei meinem geschiedenen Mann gelandet, an seiner Adresse. Mhm. Und der hat den Brief an mich weitergeleitet. Was steht in dem Brief drin? Ja, da steht drin, also sie ist heißt so und so. Und ich weiß es damals, dass durch die Fürsorgerin vom Jugendamt, mit der habe ich sehr lange Gespräche geführt. Ich hatte also damals, muss ich dazu sagen, meine Eltern waren total dagegen, gegen das Kind. Aber ich war auch in einer Situation, ja, weil ich eben ängstlich und naiv und blöde war, habe ich das natürlich viel zu spät auch gesagt. Sibylle, steht in dem Brief, dass deine Tochter mit dir jetzt Kontakt haben möchte? Ja, steht da drin. Ja, das steht da drin. Und ich bin also, ja, ich kann dir gar nicht sagen, wie mir war. Ich habe gedacht, ich bin im Hollywood-Film im Lore-Roman oder... Weißt du, ich habe damals gedacht... Hast du all die Jahre oft an dieses Kind gedacht? Ja, hast du in diesen Jahren dir auch Vorwürfe gemacht, dass du es damals weggegeben hast? Nee, das eigentlich nicht, weil die Situation für mich so schlecht war. Ja. Und ich bin damals so davon ausgegangen, das habe ich ihr jetzt auch geschrieben, das interessiert sie natürlich. Sie möchte wissen, wo ihre Wurzeln sind und woher sie kommt. Das hat sie mir auch so geschrieben. Hattest du denn so in den Jahren die Sehnsucht vielleicht doch, sie mal zu treffen? Doch, sicherlich. Das schon, ja. Und sehr sogar. Und ich habe immer gedacht, aber ich war ja, oder mir würde man auch nie eine Auskunft geben. Also ich hätte, das weiß ich, rechtlich hätte ich alles versuchen können. Mir hätte man also nie eine Auskunft erteilt. Also ist es richtig, und wenn ich jetzt sage, dass du dich sehr, sehr, sehr freust darüber? Ja, aber irgendwo bin ich auch so auch Angst, ne? Verunsichert. Mhm. Und vor allen Dingen, sie hat mir jetzt in einem Brief geschrieben, jetzt ist also in der letzten Woche ein Brief gekommen, wobei ich sagen muss, also sie nimmt das so, sie schreibt mir auch so offen und direkt und frei, dass ich also auch irgendwo sehr glücklich bin darüber. Mhm. Lebt sie in deiner Umgebung, in der Nähe? Ja, ganz nahe. Das ist eben auch, es hätte ich auch ganz anders kommen können. Ihr habt telefoniert, habt ihr noch nicht miteinander? Nein, haben wir noch nicht. Steht denn ein Treffen in Aussicht? Ich weiß es nicht. Ich habe ihr geschrieben und ich habe ihr das erste Mal geschrieben. Also man sollte das wohl langsam angehen lassen. Mhm. Ich meine, ich bin auch so hin und her gerissen. So zwischen den Gefühlen oder ich weiß nicht. Möchte sie denn gerne, dass sie... dass sie mich kennenlernen möchte. Mhm. Aber sie ist inzwischen auch verheiratet und ist im letzten Jahr Mutter geworden und hat mir Fotos mitgeschickt. Und das habe ich irgendwo so vom Hocker gehauen. Mhm. Hast du denn, das kann ich dir gar nicht beschreiben. Kann ich mir schon vorstellen. Hast du denn auch noch andere Kinder? Nein. Das ist die einzige Tochter? Ja, sie ist die einzige Tochter. Ich habe zwar geheiratet, aber da waren wir uns also immer einig, mein Mann und ich. Wir wollten also keine Kinder haben. Und innerlich so, was dein Herz so angeht, die Richtung schon dahin, dem zuzustimmen, dich mit ihr zu treffen? Doch, glaube ich schon. Aber ich habe natürlich auch so gewisse Ängste und habe ihr das auch so mitgeteilt im Brief oder versucht ihr mitzuteilen, dass ich natürlich ja Angst habe, sie zu enttäuschen oder dass ich natürlich auch Angst habe, dass sie mich enttäuscht irgendwo. Aber schön finde ich schon mal und auch gut, dass du dieses so formuliert hast und ihr auch so sagst. Ja, und das macht das einem einfacher, ne? Wenn sie darauf reagieren kann auch. Genau, und sie hat es mir so einfach gemacht irgendwo und geschrieben, ja, wir sind nun mal eben so, wie wir sind. Genau. Und das Schicksal ist nun mal so gelaufen, wie es gelaufen ist. Ne? Auf der anderen Seite, wenn sie so schreibt, sie hat mir, wie gesagt, ein Foto mitgeschickt von sich und ihrem Mann und dem Enkelkind jetzt, Enkelkind in Anführungsstrichen, also ich sehe das gar nicht mehr so. Aber sie hat mir so geschrieben, ich schicke dir ein Bild von dem und dem mit und in Klammern dein Enkelkind. Sibylle, lasst es doch, und das macht ihr ja jetzt auch schon, lasst es doch langsam angehen und dann trefft euch doch miteinander. Ich glaube, das ist sicher doch eine schöne Sache, obwohl ich das gut nachvollziehen kann, dass Anna mulmig auch ein bisschen ist an deiner Stelle. Aber sie möchte es ja auch, ne? Ja, dann aber irgendwo ist es, also ich weiß nicht, irgendwo, ja, wenn man immer so sagt, was weiß ich, so spielt das Leben. Mhm. Ich denke mal, das Leben schreibt die schönsten Geschichten, oder wie genau. Soll man das sagen? Ich würde da auch nichts überstürzen. Ihr macht das ja schon richtig. Ja. Ihr tastet euch so aneinander heran und das ist sicher der richtige Weg. Ja. Viel Glück. Ich danke dir. Alles Gute. Tschüss, Sibylle. Danke dir. Ciao. Tschüss, Domian. Thomas, 36. Ja, hallo Jürgen. Hallo Thomas. Erstmal, also eure Sendung ist super. Danke. Ich gucke die also gerne. Also mein Thema ist also nicht so besonders schön. Mhm. Es geht um Internet, es geht um einen ganz bekannten Internetprovider namens AOL, es geht um Kinderpornografie. Mhm. Und es geht darum, wie leicht man damit in Berührung kommen kann. Und es geht auch darum, wie leicht man da in Teufels Küche kommen kann. Wie leicht man plötzlich die Polizei im Haus hat, eine Hausdurchsuchung hat, was mir passiert ist, und eine Anklage am Hals hat, wo Moment. Man absolut nicht auf sowas steht. Moment, du hast eine Anklage im Hals, am Hals, warum? Weswegen? Ich versuch's mal zu erklären. Also man hat ja ganz viele CD-ROMs in Computerzeitschriften zum Beispiel. Da kommt man also ganz leicht zu AOL, ja. Mhm. Ist ja auch eine wunderschöne Angelegenheit, das AOL. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Nee, das kenne ich nicht. Ist das eine kommerzielle Geschichte? Eine Firma. Internetprovider. Ja. Ja. Gut. Also man nimmt also so eine CD-ROM, man installiert das auf seiner Festplatte im Computer, ja, und dann meldet man sich einfach an. Mhm. Also man gibt seinen richtigen Namen an, ja, Vorname, Nachname, Adresse, Kontonummer und so weiter und so fort. Man gibt das alles an und dann ist man eben Mitglied bei AOL, nicht? Dann gibt man noch einen Spitznamen an, den man sich gibt. Jeder hat da irgendeinen Spitznamen, das ist ganz normal, ja. Der eine nennt sich, was weiß ich, Herzchen, der andere nennt sich Liebling und so, alle möglichen Namen gibt's da, ja. Gut. Und dann gibt's diese Chatbereiche im AOL. Mhm. Ja? Was ich, das Chat ist also so eine Art. Machen wir es jetzt nicht zu kompliziert. Okay. Sag, was konkret wie konkret der Vorwurf formuliert ist. Nur mal ganz kurz, es gibt diese Chatbereiche und in diesen Chatbereichen werden Bilder getauscht. Im Prinzip sind das, also in der Regel sind das ganz normale Pornobilder, Erwachsene mit Erwachsenen. Und ich gebe zu, ich habe ein gewisses Interesse an sowas. Ja, also ich schaue mir das ganz gern an. Ich habe auch ein paar aus Videotheken oder aus normalen Sexshops ganz normale Pornofilme. Ist ja auch nichts, alleine. Nichts gegen zu sagen. Ja, okay. Ja. Gut, nur leider sind eben auch andere Bilder drunter. Die bekommt man einfach auf die Festplatte überspielt. Man bekommt sie also in seinen elektronischen Briefkasten, den man da hat. Mhm. Ja, ob man die jetzt will oder nicht. Man ist also auf einer Tauschliste drauf, wenn man sich da in diese bestimmten Bereiche begibt, wo Bilder getauscht werden. Mhm. Wie gesagt, ich war völlig neu, hatte keine Ahnung, war neugierig, habe mir jetzt einfach mal alles angeschaut. So, jetzt sind da irgendwelche kinderpornografischen Dinge bei dir in deinem, wie ich es verstanden, in deinem Briefkasten aufgetaucht. Richtig. Von wo und von wem auch immer. Richtig. Mhm. Wir wollen jetzt auch mal, du hast jetzt mehrfach diese Firma genannt. Ja. Das muss nicht unbedingt im Zusammenhang mit dieser Firma stehen. Ne, wir wollen jetzt hier nicht einseitig eine Firma beschuldigen, weil die Firma sich dazu nicht äußern kann. Ist klar. Wir reden jetzt mal ganz konkret über deinen Fall, was dir vorgeworfen wird. Ja, mir wurde eben der Besitz von Kinderpornografie vorgeworfen. Mhm. Und irgendeiner muss das mitbekommen haben, dass ich eben diese Bilder auch bekommen habe. Mhm. Wahrscheinlich hat er so eine Art Rundumschlag gemacht. Du hast die unangefordert bekommen in deinen Briefkasten. Ich habe nie um sowas gebeten. Ja. Da waren auch 4 Pornos dabei, was ich also genauso wenig leiden kann. Ja, ja. Ich habe also nie um sowas gebeten. Und auf einmal klingelt es bei mir morgens 7:45, die Polizei steht da mit einem Durchsuchungsbefehl. Mhm. Die haben meine ganze Wohnung auf den Kopf gestellt. Haben natürlich nichts gefunden. Es war nichts Verbotenes bei mir in der Wohnung. Ich hab nicht mal einen Drucker, ich habe keinen Scanner. Mhm. Ich habe gar nichts. Also ich bin kein professioneller Bilderverarbeiter, noch sonst irgendwas. Die haben auch recht schnell gemerkt bei mir, dass ich da wirklich rein zufällig wohl irgendwie reingeraten bin. Ja. Ich habe jetzt, also vorgestern war ich bei der Polizei, musste eine Aussage machen. Da habe ich also eine Vernehmung gehabt, die ging über 2 Stunden bei einer Kommissarin. Und auch die hat zum Schluss festgestellt, also, dass ich da wohl echt ein ganz kleiner Fisch bin in dem Sinn. Also, dass ich da wirklich nur reingeraten bin und Sie haben also auch zu mir gesagt, ich soll in Zukunft also wirklich aufpassen. Wenn du das nicht angefordert hast, bist du da wirklich in einen Dschungel geraten. Ja. Just heute Abend hat sich in den diversen Nachrichtensendungen der Bundesdatenschutzbeauftragte unter anderem auch zu diesem Problem Internet geäußert. Ja. Dass man nämlich eben dieses nicht wirklich nicht richtig überblicken kann. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann man aber auch ganz viele Bahnen, die in dem Internet durchlaufen werden, wiederum nachkontrollieren, wer wo wie war. Aber es ist wirklich ein Dschungel. Und gesetzlich ist dieses im Moment ja auch noch nicht richtig zu fassen. Der Bundestag wird sich nächste Woche mit einem neuen Multimedia-Gesetz beschäftigen, weil es da ganz große Grauzonen noch gibt. Und du bist wahrscheinlich vielleicht gerade jetzt ein Opfer dieser Grauzonen geworden. Naja, ich sehe es schon ein bisschen anders. Ich meine, diese bewusste Firma, ja, in der ich jetzt da bin, ja, das ist eigentlich keine Grauzone. Ich meine, das ist eigentlich noch nicht das Internet. Das Internet ist dahinter. Also du wirfst dieser Firma das vor, dass da was schiefgelaufen ist? Ich werfe der Firma vor, dass es da so verbreitet ist, ja. Okay, die Firma kann sich jetzt dazu nicht äußern. Ich werfe auch mir selbst vor, dass ich etwas leichtfertig damit umgegangen bin. Das werfe ich mir selbst auch vor, das gebe ich zu. Wie ist denn jetzt der Stand der Dinge? Hat man dich jetzt entlassen aus der Polizei und gesagt, okay, es ist nicht Nein, direkt nachweisbar? Der Stand der Dinge ist der, dass jetzt ein Staatsanwalt letztendlich nochmal entscheiden muss, weil es ist ja strafbar. Diese Bilder auch auf Festplatte, es ist ja strafbar. Und ein Staatsanwalt muss jetzt letztendlich entscheiden, ob ich da jetzt angeklagt werde oder ob das fallen gelassen wird. Also es ist schon kurios, wenn du so etwas nicht angefordert hast und das landet bei dir, dass du dann eine Anklage bekommst. Verstehe ich nicht, aber... Ja, wie gesagt, es geht sehr schnell. Ne? Es ist strafbar, dass man überhaupt so etwas besitzt. Ich hätte das sofort löschen müssen, was ich nicht getan habe. Das ist meine Leichtfertigkeit gewesen. Ja. Okay. Das ist eine Thematik, die wirklich sehr kompliziert ist und für mich in dem Sinne auch gar nicht so sehr nachvollziehbar, für viele andere Leute wahrscheinlich auch nicht, aber... Vielleicht darf ich noch mal ergänzend hinzufügen, ja, also ich habe das meiner Schwester erzählt, die wohnt direkt nebendran, ja, die hat 2 kleine Kinder, die kennt mich also, die ist 9 Jahre jünger als ich, die kennt mich ihr Leben lang und die hat auch zu mir gesagt, also Thomas, ich kenne dich so lange... Und meine 2 Kinder würde ich dir jederzeit blindlings anvertrauen. Ich bin jetzt auch während des gesamten Gesprächs davon ausgegangen, dass du nicht auf Kinderpornografie stehst. Absolut nicht. So habe ich es von Anfang an verstanden, dass du Porno-Fan bist, wie auch immer, ist ja in Ordnung, aber hab ich ja gesagt, nicht in diesem Sinne. Ja, richtig. Thomas, wenn du zu Unrecht belangt werden solltest oder angeklagt werden solltest oder jetzt da in der Kritik stehst, dann wünsche ich dir, dass du da gut wieder rauskommst. Ich wollte nur mal sagen, wie gefährlich das ist und wie schnell man dann sowas angeraten kann. Ne? Vielen Dank für deinen Anruf. Okay, danke. Ciao, auch, ja. Tschüss. Ein weiterer Thomas, der sofort erstmal seinen Fernseher oder sein Radio runterdrehen sollte. Hallo. Ja, hallo. Thomas, 29 Jahre. Ja, richtig, genau. Von wo rufst du? Erstmal Gratulation zu deiner Sendung. Ja. Und eins vorab, wir haben eins gemeinsam, wir müssen beide abends arbeiten. Also du rufst irgendwie von unterwegs aus an, das klingt ja schon so. Richtig. Von wo? Ich rufe aus Kassel an. Aus Kassel, du stehst auf der Autobahn, es rauscht zu sehr im Hintergrund. Ja, ich bin auf der Autobahn gerade, ich bin gerade hier auf dem Standstreifen gefahren. Aha, dein Thema. Ja, folgendes. Also mein Thema ist Rücksichtslosigkeit der Pkw-Fahrer. Ich meine, will nicht leugnen, dass also auch Lkw-Fahrer dabei sind, die auch nicht gerade Klasse fahren. Du bist Lkw-Fahrer. Ich bin Lkw-Fahrer, ja. Seit 4 Jahren. Fahre aber schon seit gut 10 Jahren. Ich habe auch eine Ausbildung gemacht oder beziehungsweise hatte ich eine Ausbildung angefangen, wie jeder andere auch. Ich habe Stuckateur gelernt, musste aber abbrechen aus gesundheitlichen Gründen. Dann hatte man mir von Arbeitsamt angeboten, dass ich doch Berufskraftfahrer machen sollte. Ja, habe ich dann natürlich auch gemacht. Und ich muss sagen, ich liebe meinen Job. Ja. Mein Job macht mir Spaß. Ja. Ich fahre im Fernverkehr, muss dabei sagen, ich bin jeden Tag, beziehungsweise, ja gut, jeden Tag zu Hause. Ich fahre also nur nachts, was ich Gott sei Dank sagen muss, weil das noch zum angenehm zu fahren ist. Du hast heftige Kritik an den Pkw-Fahrern. Ja. Äußer die mal konkreter. Ja, die konkrete ist so, wenn ich jetzt Autobahn fahre zum Beispiel, es gibt dann diese Rücksichtslosigkeit, manche Autofahrer, dann fahren sie, wenn 3 Spuren vorhanden sind oder 2, dann ziehen sie aus der linken Spur komplett drüber an der Ausfahrt, ohne Vorwarnung, ohne alles, ohne Blinker auch noch. wo ich sagen muss, wenn ich mit meinem Stockstoller ankomme, wo das nicht gerade so angenehm ist. Mhm. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen da erst einen Fall gehabt, da habe ich dem schön in die Seite reingefahren. Das Rücksichtslose an der ganzen Sache ist noch dabei, dass dieser Mann noch zwei Kinder im Auto hatte. Mhm. Und das ist das, was mir unheimlich nahe geht. Denn ich bedenke, wie manche Pkw-Fahrer noch nicht mal an ihre eigenen Kinder denken. Ja, oder ja. überhaupt an Kinder denken. Ja. Ich wohne zum Beispiel in einer 30-Kilometer-Zone. Wo ein Kindergarten drin ist, es sind zwei Schulen vorhanden, also es ist bald nicht mehr schön, wie die Leute da fahren. Thomas, fährst du alleine oder hast du einen Beifahrer im Auto? Ich bin leider Alleinfahrer. Mhm. Ich wollte dir gerade sagen, du kannst dir ja die Nummern aufschreiben. Und ja, du kannst sie ja weitergeben an die Polizei. Ich kann mir die Nummer aufschreiben, ist richtig, nur das Problem an der ganzen Sache ist, dann heißt es wieder Aussage gegen Aussage. Das war der Hintergrund meiner Frage, ob du da jemanden bei dir hast, ja. Ja, da fangen die ganz großen Probleme an. Ja. Und da ist doch halt nur einfach, das ist nur, deswegen rufe ich auch mehr oder weniger an, halt mal einen alten Appell, wenn jeder da mal ein bisschen, sich da mal ein bisschen zügeln würde, auch ein bisschen Geschwindigkeit. Ich meine, dass man nicht genau nach Gesetz fahren kann, das streite ich gar nicht ab, das sage ich auch als Lkw-Fahrer, weil ich bin auch mit Sicherheit auch kein hundertprozentiger Fahrer, streite ich nicht ab. Aber dass man sich ein bisschen im Rahmen des Gesetzes halt mal bewegen sollte, das ist doch meine... Ja, das ist und war ein Appell von Thomas, dem Fernfahrer, und wir grüßen schön nach Kassel. Tschüss, ja. Thomas. Alles klar. Danke. Tschüss. Tschüss, ciao. Anke, hallo. Anke? Ja, hallo. Ja, 26 Jahre alt. Ja, richtig. Und zwar, mein Problem ist mehr oder weniger Sexprobleme. Mhm. Da wollte ich mit dir drüber reden. Und zwar ist es so, ich habe also seit 3 Jahren einen Freund. Und das erste Jahr lief also auch wunderbar in der Beziehung. Und in den letzten 2 Jahren hatten wir also überhaupt keinen Sex mehr. Wie? Überhaupt gar nicht? Nee, gar nicht. 2 Jahre lang keinen Sex? Ja. Hey. Ja. Und es ist aber so, also mein Freund hat schon Lust, aber ich halt eben überhaupt nicht. Und es ist nicht so, dass ich ihn nicht mehr mag, aber ich habe halt eben, ja, Probleme oder beziehungsweise mein Körper hat Probleme. Und da wollte ich jetzt einfach mal mit dir drüber reden. Ja. Dass du ihn nicht mehr magst oder dass du ihn nicht mehr liebst? Das ist die große Frage. Also ich mag ihn schon noch sehr, aber ich würde auch sogar sagen, dass ich ihn in gewisser Weise liebe, aber mein Körper hat eben überhaupt keine Lust mehr, also reagiert überhaupt nicht. Lassen wir erstmal den Körper außen vor. Du sagst in gewisser Weise Liebe. Ja. Heißt das, dass es schon auch eine Einschränkung gibt zwischen, also in diesem Sinn, dass du sagst, also richtig von Herzen liebe ich ihn vielleicht doch nicht mehr. Er ist ein guter Freund, ein guter Kumpel vielleicht geworden? Möglicherweise. Mhm. Also das ist so ein bisschen das Problem. Auf jeden Fall ist klar, dass du ihn nicht begehrst. Ja. Dass du ihn nicht leidenschaftlich begehrst. Ja, das ist richtig, ja. Wie geht denn? Aber das war das Problem, wenn ich noch mal kurz unterbrechen darf, ist eben, dass das halt eben auch mal anders war im ersten Jahr. Mhm. Ne? Und das Problem war, dass bei ihm halt auch dann eine Krankheit auftrat, also sehr große Rückenprobleme. Mhm. Und ich nehme an, dass da eventuell auch ein Zusammenhang besteht. Und dann haben meine Eltern auch mehr oder weniger versucht, ihn mir ein bisschen auszureden, weil sie meinten, ja, wie das so weiterläuft und so. Ich muss dazu sagen, ich war auch vorher selbst sehr krank. Und das war halt alles so ein bisschen, ja, verworren, die ganze Geschichte. Und so ist das mehr oder weniger vielleicht auch. Ja? Nur weil er eine Rückenkrankheit hat, ja? Verlierst du doch nicht die leidenschaftlichen Gefühle für ihn. Ich weiß es nicht. Eventuell ist da doch ein kleiner Zusammenhang. Warum? Erklär mir das. Ich weiß es nicht. Eventuell war es so, dass er für mich dann auch körperlich nicht mehr ganz so reizvoll war. Es klingt vielleicht komisch, aber das ist möglicherweise so im Unterbewusstsein gewesen. Wie äußerte sich denn diese Krankheit, dass er dann nicht mehr so reizvoll für dich war? Ja, konnte er sich nicht richtig bewegen oder? Ja, erstens das und dass er halt eben auch ständig Schmerzen hatte. Und wenn man halt mit jemandem, zusammen ist, der halt eben auch ständig diese Schmerzen hat, das überträgt sich auch auf einen selbst. Und ich muss dazu sagen, wir haben auch eine Wochenendbeziehung, wir sehen uns also wirklich nur am Wochenende. Ja. Und das spielt vielleicht auch noch eine Rolle, weiß ich nicht. Wie geht er denn damit um? Ja, also er sagt, er liebt mich und er hat also jetzt ja die 2 Jahre mehr oder weniger eisern durchgehalten. Mhm. Aber er sagt halt eben, dass er jetzt mittlerweile auch nicht mehr kann. Und wir müssen halt jetzt auch einen Weg für uns finden, denke ich. Wie ist das denn bei dir, Anke? Du hast keine körperliche Sehnsucht nach deinem Freund. Ja. Hast du denn überhaupt sexuelle Sehnsüchte? Also im Moment wenig. Also ich habe schon noch Sehnsüchte, aber im Moment ist das Thema für mich eigentlich etwas tabu. Warum? Wie kommt das? Das kann ich im Prinzip gar nicht begründen. Das ist einfach so. Vielleicht war das auch ein schleichender Prozess irgendwie, dass das irgendwie so eine Rolle gespielt hat, denke ich. Mm. Ist es vielleicht auch tabu insofern, weil du dir das vielleicht gar nicht zubilligst, irgendwelche sexuellen Gelüste zu empfinden, weil du sie eben nicht auslebst mit deinem Freund? Und nee, das glaube ich eher nicht. Das eher nicht? Mm. Nee, das glaube ich eher nicht. Aber so im Bereich Selbstbefriedigung geht schon einiges noch ab. Oder ja, das schon. Das schon, ja. Ja. Also es ist nicht alles tote Hose. Nee, auf keinen Fall. Nee. Ja. Aber ich war jetzt halt auch einfach, oder wir sind auch beide irgendwo verzweifelt. Deswegen bin ich auch jetzt gerade, oder habe ich versucht durchzukommen, weil das ist wirklich ein Riesenproblem.